Blumfeld, ein älterer Junggeselle. Kapitel 1, Übung 9. Hörverständnis. Gespräch mit den Assistenten. Was tun die Assistenten? Ja, was ist denn das? Sie arbeiten wieder nicht? Erst kommen sie mit 30 Minuten Verspätung, dann tanzen sie im Vorzimmer, nach der Mittagspause bleiben sie eine Stunde auf der Toilette, dann gehen sie wieder in die Kantine und trinken Kaffee, und jetzt stehen sie hier und schlafen. Ich lasse sie rauswerfen.